Auch geben sie keine Spende aus, ob klein oder groß, noch durchqueren sie ein Tal, ohne dass es ihnen als gute Tat aufgeschrieben würde, damit Allah ihnen das Beste vergelte von dem, was sie getan haben.